An dem Tag, da Allah die Gesandten versammelt und dann sagt, was wurde euch geantwortet? Werden sie sagen, wir haben kein Wissen darüber. Du bist ja der Allwisser der verborgenen Dinge.